Gedrückt. Ja, auch. So. Hallo. Geil. Ja, ne? Sag mal hallo. Hallo, Horst. Hallo, Horst. Wie geht's dir, Horst? Horstig, Horst. Und dir? Ach, ich bin gerade auf dem Weg zum Horst. Zum Adlerhorst. Ich finde die Idee ja immer noch großartig. Ne? Zum Horst zu gehen? Auch das, ja. Ah, welche denn noch? Ja, dieses Horst-Gedöns. Finde ich voll geil. Ja, ich finde das auch super. Aber einfach mal, das ist man muss einfach mal Horst sein. Genau, einfach mal Horst sein. Weil, ja. Das, was wir da schon mal aufgenommen haben, das war ja auch so, nur anders. Ja, das war nicht so horstig. Genau. Halt. Ja. Ne? Kann man das Rauschen hören? Ich habe gerade mein Mikrofon verschoben. Ich habe jetzt nichts gehört. Schade. Schade, ja. Tut mir leid, dass ich... Ich mache hier auch mal so ein bisschen Krach, damit das hier so richtig... Das kann ich auch. Ich kann nachher mal ins Mikrofon niesen. Ich glaube, ich muss nachher. Oh, gut. Ja, ne? Ja, solange du nicht pupst, ist es mir egal. Also ich würde es jetzt nasal nicht kriegen, was für mich schon eine große Erleichterung ist, aber ich glaube, so explicit muss es dann doch nicht sein. Nee, muss nicht sein. Ja, haben wir denn vor, explicit zu sein? Ja, drauf. Okay. Also wir sind ja Horste und nicht Assos. Ja, das heißt, wir können schon explicit sein, aber wir sind ja niveauvoll explicit. Ja, das ist zumindest mal der Anspruch, den wir an uns selbst stellen, aber ob wir den auch uns selbst erfüllen können, das ist natürlich immer noch eine andere Sache. Ja, wir lassen uns einfach vom Rhythmus treiben. Das ist der Rhythmus, bei dem er mit muss. Schalala. Nee, Entschuldigung. Ja. Ich werde schon wieder ausfällig. Es ist übrigens großartig, mit dir Podcasts aufzunehmen. Finde ich total geil. Aber warum? Das überlege ich mir gerade. Warte mal. Ja, ich habe dafür nämlich auch keine Erklärung, wirklich nicht. Nein, das ist, ich finde das schön, wie man dir Bälle zuwerfen kann und die dann auch zurückkommen. Ja, das liegt aber nur daran, weil die an meiner Stirn wieder abprallen. Also ich kann die nicht fangen oder so. Ja, ich auch nicht. Aber also ich kriege die immer mitten in die Fresse rein und dann fällt das einfach mir so aus dem Gesicht. Dann fällt das aus, einfach so aus meinem Gesicht. Ich kann da nichts für. Du hast ein neues Mikro. Ich habe ein neues Mikro. Ole, ole. Du hast übrigens am gleichen Tag bestellt. Du hast kein neues Mikro, oder? Nein, ich habe kein neues Mikro. Ja, ich wollte gerade sagen, der Lacher war noch nicht dreckig genug. Weißt du, ich nur um, das weiß ja nie, sonst keiner. Weil das weiß ja nur ich im Prinzip und das weißt auch noch du, dass du mir an dem Abend schlimme Drohungen an den Kopf geworfen hast, dass ich mein neues Mikrofon nicht bekommen werde. Das habe ich überhaupt nicht. Das hast du wohl und daraufhin das hab ich gesagt, gar nicht. Ich werde mich bitterlich an dir rächen. Du hast geschrieben von wegen, hör mal, ich habe noch gar keine Bestätigung. Das kommt ja, jetzt das bestimmt hat mich enttäuscht. Das kommt jetzt bestimmt mit GLS und 5 Wochen und überhaupt. Und da habe ich aus Spaß geschrieben. Ja, dass, ja, aus Spaß. Das ist der Plan, muhaha. So. Aber nein, du hast gesagt, das ist dein Plan. Nein, das ist der Plan. Nicht mein Plan, der Plan. Dann habe ich dich missverstanden. Dann ist meine Rache. Ja, ne? So. Etwas jetzt. Übertrieben gewesen. Vor allem, weil ich dann jetzt eben gerade auf dem Balkon darüber aufgeklärt wurde, dass es schön ist, dass es am 12. kommt, weil am 13. ist Feiertag. Stimmt. Ja. Find ich nicht korrekt. Was ist denn am 12., am 13. für ein Feiertag? Christi Himmelfahrt, Vatertag. Ja, super. Ja. Christi Himmelfahrt, ja, neu. Super, Vatertag. Und was gibt denn? Ja, ich bin traurig. Ja, Fatih aber nix. Ich bin traurig. Ja, ich habe volles Mitleid jetzt mit dir, nachdem ich jetzt erfahren habe, dass es halt nicht dein Plan war. Ja, sowas würde ich niemals tun. Aber du hast auch nicht darauf reagiert, nachdem ich dir gesagt habe, ich werde mich bitterlich an dir rächen. Ja, ich habe mir gedacht, ja gut. Nur um das mal für alle Hörenden hier, wenn überhaupt einer das hören sollte jemals, zusammenzufassen. Wir haben am gleichen Tag zu mit einem Zeitfenster von etwa anderthalb Stunden im gleichen Online-Store uns jeweils das gleiche Mikrofon bestellt. Und ich bekam einfach keine Auftragsbestätigung und habe am nächsten Tag schon angerufen, während der andere Horst hier natürlich schon eine Auftragsbestätigung schon bekommen hatte. Und ich habe dann am nächsten Tag, am Dienstag drauf angerufen, wo bleibt denn meine Auftragsbestätigung? Der Horst hier, der hat das schon. Und ich, armer Horst, habe hier überhaupt nichts. Und dann haben die mir gesagt am Telefon, ja, er ist schon draußen, ist schon unterwegs zu Ihnen und nach 17 Uhr gehen hier erst die E-Mails raus und dann erfahren Sie, wann genau das bei Ihnen sein wird. Und naja, wir haben jetzt Mittwoch und ich habe es seit heute. Und ja, bei dir war das halt nicht ganz so gut, obwohl du eine Auftragsbestätigung hattest. Ja, genau. Also ich habe irgendwie um 0.40 Uhr hatte ich, was? Entschuldigung, aber das ist ja, bei mir plöppt gerade was von Skype auf, von New Sexy Friends. Das hat mich gerade verstört. Egal. Verstört? Ja, verstört. Ich dachte jetzt eher erfreut. Nee. Nein, nicht. Nein. Okay. Ja, also ich habe da, ich habe die Auftragsbestätigung bekommen und fand das voll toll und dachte so, ja okay. Und dann sagtest du ja, ich habe nichts gekriegt. Ich rufe da mal an. Hast du angerufen? Und dann haben die gesagt, ja, du bist draußen. Ich habe gedacht, ja gut, wenn es bei ihm rausgeht, geht es bei mir auch raus. Und hab dann 17 Uhr, 18 Uhr, nö, nichts kam. So. Heute dann. war immer noch nichts da und dann habe ich dann mal angerufen und haben die gesagt, ja, nö, ist leer. Nichts mehr auf Lage. Und ich dachte nur so, warte mal. Ja, da muss gerade kurz vorher einer ihnen das vor der Nase weggestellt haben. Wo ich dachte nur, Horst. Du Horst. Oh, fast schon Vollhorst. Ja, genau. In meinem Hirn blinkte dann auf Horst. Ich weiß, wer es war, verdammt. Da sag ich, ja, ist aber nicht schlimm, haben wir bestellt. Ja? Kommt am 12. Was genau in einer Woche ist. Wo ich dann gesagt habe, ja, das ist in der Woche. Ja. Und ich hab dann nur gesagt so, ja, und was machen wir da jetzt? Und er so, ja, rufen Sie am besten morgen an, weil hier ist eigentlich schon zu. Ja, ist ja geil. Ah, sehr schön. Hier ist eigentlich schon zu. Ja gut, rufe ich morgen an. Sei ich hier, Freunde, ne? Neuer Popschutz, neues hinten so, ne? mach dicht und so. Hinten macht dicht und so? Ja, kennst du nicht? Ah, doch, kenne ich. Die heißen denn diese hinten macht dicht und so? Ja, diese Portable. So was würde ich gerne mitnehmen, wenn ich mal in den Knast gehen müsste. In den Knast. So, hinten macht dicht und so. Das nennt man, das, was du meinst, nennt man Sektkorken. Und ich dachte Popschutz. Das ist für vorne. Also der sogenannte Koschatzgürtel am Mikrofon. Das wird eine sehr technikorientierte Show hier. Mein Gott. Ja, großartig. Ich möchte gerne echt wissen, ob irgendjemand auch darüber lachen kann. Nein. Okay. Also ich kann es, manchmal. Nein, ich glaube, der Erfolg dieser wunderbaren Sendung liegt einzig und allein an dem Namen. Ja. Ja. Ja, ja. Weißt du, wer ein sehr schönes Konzept hat? Mit auch einem sehr schönen Namen. Wer denn? Das ist die Esel und Teddy Show. Ja, echt? Also, ich weiß nicht, hörst du die? Ehrlich oder diplomatisch? Nee, hier Horst. Horst, dann nicht. Ja. Also du hörst die gar nicht, hast auch noch nie reingehört? Nee, also ich wollte, glaube ich, mal, weil du da mal irgendwas erzählt hast, aber irgendwie ist das mir so immer durch die Lappen geschlüpft. Ja, ja. Kam ich noch nicht hin. Das ist auch wie bei der Blondine, die immer im Wasser steht, gell? Da schlüpft auch immer was. Ach, vergessen wir das. Ich habe gerade einen wundervollen Windscreen, einen sogenannten, bei Thomann im Laden gesehen. Auf der Online-Seite. Ich schicke dir mal gerade den Link. Ich glaube, der sollte auch in die Shownotes. Das ist der wunderbarste Popschutz, den ich jemals gesehen habe. Für einen, also beziehungsweise einen Windschutz, einen Fellwindschutz, den ich jemals gesehen habe. Ein Fellwind, warte mal, das muss ich mir reinbauen, reinhauen. Oh, jetzt hackst du schon wieder. Gut, dass man das auf der Aufnahme nicht hört. Ich, liebe Leute, höre den Horst nämlich jetzt total abgehackt, weil der eine Leitung hat, die von unterster Güte ist. Die schlechteste Internetleitung Deutschlands. Auf jeden Fall. Nee. Ich sag, ja, obwohl. Ich glaube, das kommt an meinem Mic voll geil. Das kommt, glaube ich, an jedem Mic voll geil. So ein Reporter, weißt du? Also, stell dir das mal vor, in der Tagesschau. Ja, genau. Super geil. Ich hätte mal eine Für alle, Frage. Die das jetzt Bum. Natürlich noch nicht gesehen haben, weil ihr lustig, müsst erst noch auf den Link klicken. Das ist ein Fellschutz, wie man den aus den Nachrichten kennt. Und ja, so ein Puschel halt für so Windmikrofonen geschützt und so, kennt ihr ja alle. Und da ist eine Nase aufgeklebt vorne drauf und eine Brille dran gehakt, hinter denen zwei Filzaugen sind und obendrauf sind zwei Filzohren. Und das Ganze stellt eine Maus dar. Eine Maus mit Brille. Es sieht furchtbar aus, aber geil. Und es heißt Peter. Nein. Ja. Wo stand der Name? Er steht direkt runter. Da, ja. MKE 400 Windschutz Peter. Ja, Peter. Mein Gott. Also es ist eine Herrlichkeit von größter Güte, so ein Ding jemals gesehen haben zu dürfen. Für 9,90 €. Also ich würde auch keinen Cent mehr dafür ausgeben. Ja, vor allem weil UVP 39 € steht. Ich gehe gerade kaputt. Nein. Ja. Sie sparen 29,10 €. Das entspricht 74,62%. Bitte schlagen Sie jetzt zu bei Thomann für die Artikelnummer 233685. Das war jetzt unser Verkaufs... Glaubst du, dann kriegen wir Geld für? Ich glaube, wir kriegen höchstens einen Arschtritt, was wir Thomann überhaupt genannt haben. Abmahnung. Wir müssen das alles auspiepsen. Nichts aus. Gut, dass du das schneiden musst. Ja, mir ist das egal, ich hau alles live. Ah, sehr gehandicapt. Ja. Weißt du, dass ich übrigens noch nicht eine Aufnahme mit diesem neuen Mikrofon gemacht habe und mir die vorher mal angehört habe, ob die sich überhaupt gut anhört? Ach komm, ist egal. Also wenn sich das grottig anhört, dann habe ich nichts gemacht. Daran liegt es dann. Genau. Ja, das mache ich alles. Ja. Ja. Freust dich schon, ne? Ich freue mich riesig. Ich habe jetzt übrigens nochmal diesen Pop-up, von dem ich vorhin erzählt habe. Easy new way to find friends and sex partners. Ja, hast du den mittlerweile geblockiert? Nö, habe ich geaddet. Horst ist auf der Suche nach Freunden. Genau. Hab ich geaddet. Ich schmeiß mich weg. Hab ich geaddet. Herrlich. Ich hab Pipi in den Augen. Ja, hab ich geendet. Herrlich. Herrlich. Jetzt sei mal wieder ernst hier. Jetzt hör mal auf zu lachen, ey. Wie heißt denn jetzt dieser mach hinten dicht? Peter, was? Nein, Peter ist von vorne drüber. Heißen die nicht? Warte mal. Muss ich mal gucken. Die heißen nicht, mach hinten zu. Doch. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ich gebe das jetzt in die Suche ein. So ein Styropor. Ja, ich weiß, diese runden genau. Dinger. Sind das nicht? Mach Studio hinten zu. Ja, du wolltest aber hier. Der findet sogar was. Der findet was, wenn ich sage, mach hinten zu. Ja, ne? So. Und jetzt nochmal über mich lachen. Die heißen sonstige Akustik. Eine Nebelmaschine. Nein, Mic Screen. Mike? Entschuldigung. Eine Nebelmaschine findet ihr unter mach hinten zu. Das ist großartig. Schön alles vernebeln, damit man hinten nichts mehr sieht. Ja. Ja. Herrlich. Das Ding heißt Mic Screen. Ach ja. Ja. Finde ich gut. Gefällt mir. Portabler Absorber und Diffusor. Genau. Das ist für die Montage hinter dem Mikrofon. Reduziert die Übertragung von unerwünschten Raumeinflüssen wie Reflexion, Nebengeräuschen und Echos über das Mikrofon. Ja, habe ich nicht sowas. Ja, ich auch nicht. Das hört man aber, finde ich. Also nachdem ich das nicht habe. Nachdem ich ja das erste Mal, das war sehr geil, weil ich habe, wie ich mir das Mikrofon hier neu gekauft hatte, ist mir ein dicker Fail unterlaufen, weil ich einfach nicht auf die, da ist auf dem Mikrofon ist ja so eine, so ein Symbol drauf, ne? Und da musst du halt vorne dann reinreden, weil das ist vorne. Ja, ja. Und ich habe mich immer gewundert, warum ich so scheiße halle. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich das Mikro einfach falsch rum drin hatte. Das ist mit dem in dem Zusammenhang mit nach hinten zu furchtbar. Ich habe das Mikrofon falsch rum drin. Ja. Und wenn das nicht explicit ist, weißt du, dass dieses Scheißteil 99 Euro kostet, obwohl das von The T-Bone ist? Ja. Ich hoffe aber ja mal, also ich rechne mit meinen. Meine Nase geht gerade zu. Ich hoffe ja meine netten, liebevollen und kompetenten Verhandlungsfähigkeiten dahingehend einzurichten, dass ich sage, gib's mir dazu, sonst nicht. Du meinst, so ein Teil kriegst du von denen dazu? Ja, klar. Ja, Fragen kostet nichts. Nee, Fragen kostet nichts, aber die werden dir maximal so einen 9-Euro-Popschutz für vorne dazu geben, so, aber nicht so, Peter, so ein 99-Euro-Ding hinten. Ja, vielleicht gibt es das ja auch preiswerter. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber ich meine, The T-Bone ist doch so ziemlich das günstigste, was es überhaupt gibt, und das gibt es ja nicht in dem Laden, wo wir bestellt haben. Mm, ja, schon richtig. Ja, wie gesagt, ich frage mal, hier, guck mal, Reflections-Filter. Gibt's ja auch noch. Warte mal, wer ist das gerade? Oh, 229. Ja. Okay, dann nicht. Aber das könnte man sich auch ersparen, wenn man Absorber-Schaum-Dinger hinter das Mikrofon an die Wand knallt. Ja, also bei mir, ich habe ja so eine besondere Aufnahmesituation. Ja, du bist auch ganz besonders. Von daher ist ja, das wunderbar. Ja, das sowieso. Ich bin sehr horstig. Ja? Nein. Du bist der besondere Horst von uns beiden. Ich bin der besondere. Ich bin der Standard-Horst. Du bist der Standard-Horst, ja? Ich bin Horst 2.0. Ja, definitiv. Ich sitze ja im Büro. Ich habe ja ein Büro. Ja. Ja, wo soll ich denn sonst sitzen? Da sitze ich auch. Also nicht in deinem, aber in meinem Büro. Ja. Wie erkläre ich das jetzt? Ich möchte mein Büro eigentlich nicht als Büro verwenden, sondern nur als Aufnahmestudio. Da habe ich hier. Ja, dann kannst du das doch sowieso zutapen an allen Wänden. Ja, nur gibt es da einen besonderen Menschen in meinem Leben, der sagt, wag dich. Ja. Okay. Aber warum sollte das jemand so dagegen sein? Weil. Also wird dieser Raum von mehreren benutzt? Ja, genau. Also das ist nicht nur mein Büro, das ist unser Büro sozusagen. Ja? Horst und Sieglinde. Ja. Ötzigi. Ötzliebelein. Genau. Und die findet das, glaube ich, nicht so lustig. Vor allem, weil ich halt eigentlich, das ist ja geil, wir haben hier, also ich habe so eine Arbeitsplatte in so eine Nische rein. Upsa, ich bin am Mikro. Du bist am Rauschen. Ich bin, ja, ich weiß. Immer noch? Nee. Nee, jetzt ist weg. Ja. Jetzt ist schön. Ich bin eben gerade am Mikro hängen geblieben. Ah, ja. Ja. Wir haben hier so zwei, also da ist so eine Nische und da habe ich so eine Arbeitsplatte reingebaut und da sitze ich und rede vor mich hin und da sind zwei Computerplätze eingerichtet. Nämlich einmal meiner zum Zocken. Und eigentlich der von meiner Frau. Sieglinde. Von Sieglinde. Jetzt habe ich aber Sieglinde von ihrem Platz vertrieben und ja. Also du hast dich breit gemacht auf gut Deutsch. Richtig, über die gesamte Breite. Und wenn wir jetzt umziehen, wir wollen umziehen, ja, und dann kriege ich ein eigenes Studio. Da weiß sie noch nichts von, aber mache ich. Ja. Wie viel Zimmer braucht denn Ihre Wohnung? 5. Nein, Schatz, 6. Ja, also es ist irgendeine so eine Abstellkammer. Also wir haben so eine Abstellkammer, das ist total geil. Eine Abstellkammer, die hat so die perfekte Größe für so ein Aufnahmestudio. Da passt ein Tisch rein, ja, da passt ein Mikro, also alles, was ich brauche. Und fertig. Dann muss ich nur noch irgendwie so das Ganze mit Eierpappen, weil die sind ja doof. Vor allem brandgefährlich sozusagen. Sondern da kommt der Schaumstoff rein. Das Ganze wird dann mit irgendwie so rotem Puffmoltern oder so überzogen und dann geht's ab. Aber gibt's da nicht so wirklich so Schaumstoffmatten? Sind die nicht unheimlich teuer? Ja. Ich muss mal mit meinem Vermieter reden. Vielleicht kriege ich so ein bisschen Bauisolierschaum. Oder so, ne? Diese Isolierwolle, die ich einfach so an die Wand tacke. Kackdönk. Ja, fertig. Und dann ist da furztrocken da drin, vom Klang her. Was für die Hörer, wenn es denn jemals welche geben sollte, zumindest mal auf dieser Welle hier. Ja. Sehr angenehm sein könnte. Das ist total geil. Dann könntest du auch so ganz erotische Geschichten aufzeichnen, die du so ins Mikrofon hineinhauchst. Und das würde dir niemand übel nehmen, außer mir. Vor allem nicht, wenn du zuhören musst, ne? Ich lasse dich das dann immer. Ich würde dann nicht zuhören. Ich würde dich das dann immer gegenhören lassen. Auf keinen Fall. Dafür ist die Klinde da. Was ich mich aber allerdings frage. Jetzt muss ich auch. Dieser Frosch wurde eben präsentiert von Husti Wick. Der Husti Nettenbär. Was? Nee, Husti Wick. Husti Wick. Was auch immer das ist. Okay. Was mache ich denn jetzt mit meinem alten Mikrofon? Das geht doch nicht mehr, hast du gesagt. Ja, es klingt scheiße, aber das kann bestimmt irgendeiner, für irgendeinen klingt das bestimmt besser als für mich. Das ist jetzt eine geile Aussage gewesen. Ja, hau eBay rein. Ja, ich meine, ehe da irgendeiner an so einem plömpfigen, obwohl. Also bei meinem Rechner ist, glaube ich, das eingebaute Mikrofon mittlerweile besser gewesen als das alte Mikrofon, was das neue ersetzt hat. Was nicht lustig ist. Nicht? Okay. Was wollte ich eigentlich eben mit der Esel unter die Show? Das weiß ich immer noch nicht. Ich warte die ganze Zeit drauf, dass du zurückkommst. Aber wir finden den Bogen, siehst du? Also ja. Ich habe ihn jetzt gerade irgendwie wieder aufgeschnappt. Mein Ding ist... ich finde die ja unheimlich gut. Du hörst sie nicht, hast du gesagt. Du bist noch nicht dazu gekommen wahrscheinlich. Genau. So lege ich das jetzt einfach mal so aus. Ja, nein, du hast mir das schon 2-3 Mal gesagt und ich habe mir gedacht, super. Und das war vor meiner Zeit des... Schlafengehens? Ja, nein. Ich muss mir aufschreiben, was ich tue und das mache ich jetzt bitte EDV-technisch. Ja, dann tu das mal hier in deinem GTD, das Esel und Teddy Show mal einmal. Ja, das habe ich ja gerade. Also, gut. Ja. Das ist sehr praktisch. Ja. Die beiden, die haben tatsächlich anscheinend sowas wie ein Konzept und sind sehr lustig. Also sie treffen meine Humorwelle. Okay. Und das hat nichts Gutes zu heißen jetzt an sich. Also ich bin jetzt kein Gradmesser an gutem Humor oder so. Mit Sicherheit nicht, aber... ich finde die beiden grandios und warum ich die erwähne jetzt gerade, ist, sie haben eine Spendenaktion. Für was sammeln sie denn Spenden? Also es geht um im Großen und Ganzen der Esel Müller, also die heißen Esel Müller und Teddy Krzyzewski, natürlich in echt, und so wie wir Horst heißen. So ungefähr, ja. Was ein echt glücklicher Zufall ist, dass wir beide Horst heißen. Ja, finde ich auch. Da weiß man auch immer, dass wir beide kommen, wenn einer ruft. auf jeden Fall hat der Esel in dieser Show mal irgendwann gewettet, dass jemand eine Frage nicht beantworten kann. Und irgendeiner der Hörer hat sie exakt richtig beantwortet. Und er hatte aber um 1 Million gewettet. Und jetzt... machen sie quasi ihre Spielschulden oder ihre Wettschulden wieder wett, indem sie diese Spendenaktion 1 Million für die Umwelt auf die Beine gestellt haben, bei denen die in Etappen, ich weiß nicht mehr, was das erste Etappenziel war. Warte mal, das kann man bestimmt nachgucken. Indonesische Rupien. 1 Million indonesische Rupien hatten sie bereits erreicht. Jetzt haben sie ein zweites Zwischenziel getroffen. Was ist das jetzt? Weißrussische Rubel. Also, was ungefähr 250 Euro ausmacht. Sie, nach Möglichkeit versuchen sie natürlich 1 Million Euro zusammenzukriegen für den BUND, den Bund. Für den Naturschutz, für die Umwelt. Ja. Ja. Finde ich gut. Was ein hehres Ziel ist, weil Umwelt ist auch was für unsere Kinder und so. Also Horst Junior will ja auch irgendwann nochmal spielen. Oder Sieglinde Junior. Und das geht halt nicht in einer kaputten Umwelt. Und deswegen finde ich dieses Ziel, was sie sich da gesetzt haben, ganz gut. Und verbunden mit deren Humor fand ich das jetzt gerade erwähnenswert. Wollte ich jetzt nur mal so am Rande einfließen lassen. Ist natürlich ein ewiger Monolog geworden, aber so ist es. Wie kann man da spenden? Sie haben eine Seite eingerichtet bei helpedia.de. helpedia.de/spenden-aktionen/esel-und-teddy. Okay, dann schreibst du mir mal auf, dann haue ich das auch gerade in die Shownotes rein. Auf jeden Fall, da gehört es ja rein. Aber dann kann vielleicht jemand schon beim Hören spenden. Genau. Das wäre auf jeden Fall ein hehres Ziel. Da ist das echt super. Also da für so gute Ziele, und sie sind nicht mehr weit weg, bis wir erfahren werden, was das nächste Zwischenziel sein wird nach den Rupien. Und es kommt immer irgend zu einer Besonderheit, wenn ein Ziel geknackt wurde. Also das letzte Mal haben sie irgendwas verlost, ich weiß noch nicht mal mehr was. Also so hochwertige Ware. Nee, es ist einfach nur so, dass man vielleicht nicht unbedingt spendet, um irgendwas geschenkt zu kriegen oder irgendeine spezielle Show zu hören, sondern einfach wirklich, weil das ein gutes Ziel ist und auch eine gute Idee an sich. Ja, finde ich auch. PayPal? Kann man mit PayPal ich glaube, da kann man mit allem Möglichen spenden. Ich habe es gerade gesehen. Guck ich gerade mal. Jetzt höre ich ne? Spendenstand. Was immer du sagst, ich kann dich nicht hören. Genau. Weil du eine Seite aufrufst. Genau. So viel zu der super tollen Leitung vom Horst. Ja. 199 Euro. Bis endet in 2 Monaten. Also 9.7.2010. Ja, natürlich ist das Ziel, halt diese Spendenziele vor dem Ablauf, dem offiziellen Ablauf zu erreichen, weil das halt viel mehr Sinn macht. Durchaus. Richtig. Weil dann wird es vielleicht auch tatsächlich irgendwann mal so in die Tausender reingehen. Ich persönlich bezweifle ja, dass die bis zum Jahresende, oder sind es 2 Jahre, keine Ahnung, bis irgendwann 1 Million Euro zusammenkriegen. Aber je näher man dran kommt, desto besser ist es. Ja, auf jeden Fall. Und Spielschulden sind Ehrenschulden. Ja, und Wettschulden doppelt. Sowieso. Ja, Esel und Teddy muss man anhören. Ja, muss er unbedingt mal anhören. Ich würde vielleicht auch dazu raten, jetzt nicht unbedingt mit so einer Spendenshow anzufangen. Reinzustarten. Ja, weil das verfälscht natürlich das Bild ein wenig. Über was reden die? Also ja, momentan normalerweise. Sie sind so in Phasen. Jetzt momentan sind sie in der Triphase. Das ist das dritte Jahr. Oder der dritte Abschnitt, auf jeden Fall, haben sie sich immer so ein Thema gesetzt für eine Show, und das fängt jetzt momentan immer mit dem Buchstaben Tri an. Da ist jetzt Trinität war eins und Tribüne war eins. Schön. Das muss man aber wirklich hören, das ist meistens richtig gut, manchmal auch sehr gut. Und manchmal kratzt man sich auch ein bisschen am Kopf, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Also es ist keine verschwendete Zeit, es ist ganz toll, so in der Bahn oder so, mal die 5 Minuten oder 10 Minuten oder noch länger dem Esel Müller und dem Teddy Krzyzewski von der Esel und Teddy Show zuzuhören. Also so immer 5 bis 10 Minuten geht es dann, so eine Sendung? Du kannst da nichts vorhersehen. Okay. Also was immer da kommt, es kommt bestimmt anders, als man denkt. Okay. Muss ich echt mal gucken. In iTunes muss ich mir mal reinfahren. Aber nicht jetzt. Nee, nicht jetzt. Das wäre, glaube ich, hinderlich, wenn ich dann hier weiter monologisiere, weil... Ja, du kannst ruhig monologisieren. Aber ich bin jetzt gerade so ausgepowert, weißt du? Du bist gerade ausgepowert? Ich hab all meine Energie, ja? Ja. All das, was ich hatte an Kraft und Euphorie habe ich jetzt in die Esel- und Teddy-Show investiert, statt in unsere Podcast-Show. Mann! Finde ich nicht gut. Ja. Wie hieß es früher in der Schule so schön? Thema verfehlt 6. Genau, Sätzen 6. Haben wir überhaupt schon geklärt, was wir hier machen? Nee, ne? Den Podcast, dachte ich. Ja, aber was? Also, ich persönlich weiß ja selber nicht, was. Ja, ich ja auch nicht. Ja, das ist doch das hehre Ziel. Eben. Dafür haben wir aber schon ziemlich viel gelabert. Ja. Ja. Ja, so eine gute halbe Stunde, würde ich sagen. Warte mal, ich muss gerade umstellen. 31 Minuten. Und ja, und 24 Sekunden. Genau. Ja, ja. Ja du. Ja, sollen wir auflegen? Tschüss, mach's gut. Ich kann dich nicht mehr hören. Bist ja immer noch da. Ja. Verdammt. Nee, jetzt mal im Ernst, was machen wir denn hier? Zum Ende hin können wir es vielleicht sagen, was wir machen. Also wir machen das, was wir machen. Wir reden. Wir reden miteinander, wir reden übereinander, wir reden über andere. Das Lustige dabei ist, wir sind meistens tatsächlich so bekloppt, wie wir sind. Deswegen müssen wir uns nicht unbedingt verhorsten. Es gibt aber andere Leute, die sich wirklich zum Horst machen und vielleicht können wir auch vor denen warnen oder wir können besondere Horste auszeichnen. Genau, den Horst des Monats. Bin ich immer noch ein großer Fan von. Und dieser Link von letztens. Oh, der Link von letztens. Ich glaube, das ist zu viel gespoilert schon. Oh, dann gehe ich gerade kaputt. Ich glaube noch nicht mal, dass das eine Erwähnung wert wäre. Aber das ist jetzt schon wieder so gespoilert, dass jeder wissen will, worum es geht. Genau. Und ich habe den Link nicht mehr. Was? Ja, egal. Cliffhanger, egal. Fäkal, was? Fäkal! Cliffhanger, egal. Die neue Rubrik beim Podcast. Ja, schön, gefällt mir. Ja. Pfeif ein bisschen in der Lunge so. Ja, genau. Rauch noch ein. Ja. Kann ich auch. So. So. Ja, wir wollen uns auch mal so ein bisschen über Podcasts unterhalten und welche es gibt und welche wir toll finden. Oder nicht? Ja, ich finde die Esel und Teddy Show toll, immer noch. Immer noch? Immer noch, ja. Hat sich das immer noch nicht geändert? Nee. Nee. Obwohl, jetzt wo du es sagst. Ja. Nee. So, was wir auch noch nicht geklärt haben, wie lange wollen wir das immer machen? So ein Podhorst. Ja, bis wir keine Lust mehr haben. Bis wir keine Lust mehr haben. Oder bis den anderen die Ohren bluten, finde ich noch besser. Was zuerst kommt, sagst du? Ja. Ja. Also ich meine, dann ist es ja auch egal, wenn wir jetzt 4 Stunden durchhorsten, dann können immer noch die anderen. Aber das hört doch keiner. Hörhorste. Das hört doch keiner. Nee. Nee. Warum auch? Eigentlich? Warum machen wir das eigentlich? Was ich mich frage ist, warum machen wir das nicht bei Podspot? Bei Podspot? Ja, weil da ist man so schön horstig anonym. So horstig anonym? Da sind wir doch ja. Da auch. Also so halbwegs. Ja, gut, aber es gibt ja immer noch die Geeks. Die Geeks und die Nerds. Ja, Geeks. Und die Nerds. Ja. Ja, aber die hören uns eh nicht. Ja. Wir sind ja hier Gesellschaft und Kultur, wir sind ja Tech-Podcast. Gesellschaft. Oder sind wir Familie? Wir sind Familie und Co. War das jetzt Werbung? Hund, Katze, Maus. Meerschweinchen, Igel und Co. Ja, ja, finde ich auch sehr prickel. Was dir natürlich nur passieren kann, ist, wenn dann wenn ein Iltis dazu kommt. Ja, nee, wenn irgendeiner uns hört und uns kennt. Hallo. Ja, gut, das ist mir nicht peinlich. Nee. Die meisten sollten wissen, dass ich so bin, wie ich bin. Du bist, wie du bist? Ja, oder bist du anders? Ich bin anders, als du bist. Ja, aber du bist auf deine Weise genauso ein Horst wie jeder andere Horst auch ein Horst ist. Ich bin Horst. Ja, du bist ja Horst 2.0 sogar. Ja. Sagen wir 1,9. 1,8 Beta. Du bist ein Geek. Ja. Ich würde mich fast sogar als Nerd bezeichnen. Hast du denn immer einen Taschenrechner dabei? Nein, aber ich gebe auch nicht so viel auf Klischees. Aber ist der Nerd an sich nicht schon ein Klischee? Apropos, jetzt habe ich aber, jetzt darüber muss ich wirklich reden. Ich bin nämlich komplett und vollkommen entsetzt. Denn, ja, möchtest du drüber reden? Ich muss. Ja, dann mach. Es gibt doch hier diese Dame, diese Sieglinde Eierlandgut. Ich weiß genau, was kommt. Ich weiß nicht, du hast nicht. Das ist eine Unverschämtheit, wirklich immer zum Raab zu gehen, ja? Und die wie die Unschuld vom Lande zu tun, ja? Und dann nackig Filme zu drehen, das geht gar nicht. Das ist auf RTL, das ist, gehört dazu, das ist, steht im Vertrag drin. Das ist ProSieben und das steht nicht drin. Und das ist ARD und das steht auch nicht drin. Nein, aber die hat blank gezogen, hat sie auf RTL. Ja, das stimmt. Siehste? Glaube ich. Ja. Also ich habe das noch nicht mal mitbekommen. Ja, ich habe die Bilder gesehen. Ich habe die Sieglinde da halt einfach nur immer gesehen bei hier ARD und so. Und dieses andere Format da von dem Mann mit den Zähnen da, dem Horst. Und da hat sie immer so unschuldig und kann kein Wässerchen trüben. Und die ist doch wie alle anderen. Wie alle anderen auch. Ja, natürlich. Was hast du denn gedacht? Ich habe gedacht, dass wir keine so eine Sieglinde. Nicht? Doch. Nee, ich habe gedacht, wir, das wäre so wie Nicole, unsere Vorzeige. Nicole schon weiß, ein bisschen Frieden. Ja, ja, ich habe eigentlich auch schon dran gedacht. Meine MP3, die ich bei iTunes von diesem Satellitenlied da gekauft habe, ja, einzupacken in den Kuvert und an iTunes zurückzuschicken und denen zu sagen, dass ich gerne meine 69 oder 79 Cent wiederhaben möchte. Meinst du, das machen die? Mach da ein Video von. So wie Unboxing, ja? Machst du halt. Mach ich ein Unboxing. Unboxing. Das stellst du dann auf YouTube. Ja. Mit so einem USB-Stick. Also, ich habe mich, also gestern, also, das hat mir meine Sieglinde natürlich erzählt, gell? Und das hat mich wirklich tief getroffen. Das habe ich auf Twitter mitgekriegt. Ich habe bei Twitter keine Leute, die sowas twittern. Nicht? Du hast keine Jugendlichen in deinem Twitter? Ich habe, glaube ich, sehr wenig Jugendliche abonniert. Ach nee, das heißt ja da gefollowed. Abonnieren ist bei Podcast. Oh, ja. Kann man zum Beispiel beim Podhorst machen, glaube ich. Kann man. Vielleicht. Muss man nicht. Kann man machen, muss man nicht. Würde ich machen. Ich würde es auch machen. Ja. Das machst du. Ich höre mir das auch direkt danach nochmal. Ich auch. Man muss ja gegenhören. Nee, ich dachte, weil ich das so toll finde. Ach so. Also deswegen, ich bin quasi, ich bin Fan von Horst und von Horst. Und du bist schon süchtig. Ja, ich bin schon angefixt. Geil. Lieber Hörer, bist du auch angefixt? Findest du Horst und Horst horstig? Oder nicht? Kreuze an. Ja, nein, vielleicht. Ja. Das hat übrigens, ich habe einmal in meinem Leben das Glück gehabt, einen solchen Brief tatsächlich zu bekommen. Ansonsten bin ich tatsächlich normal gefragt worden. Aber einmal habe ich so einen Brief bekommen. Ich auch. Mit einem bitte ankreuzen. Und das hat sich dann auch so gestaltet, dass ich alles angekreuzt habe und dann trotzdem irgendwie so händchenhaltenderweise, also da war wirklich noch unterste Teenager-Schublade, weißt du, nur ganz klein, wo du sagst, oh, wir gehen miteinander und dann gehst du tatsächlich und zwar ausschließlich ins Kino und zum Eisessen und nach Hause, also so von der Weg von der Schule nach Hause und zurück. So zum Beispiel, ja. das war damals, wir sind miteinander gegangen. Großartig. Und dann hat man sich verschämt, irgendwann nach 400.000 Stunden mal ein Küsschen auf die Backe gegeben. Das durftest du? Ja. Oder kam da nicht Papa Horst und hatte direkt eine geschallert? Nee, er hat es nicht gesehen. Er hat sich gesehen, okay. So, und was ich jetzt halt krache an der Sache finde, die einzige Dame, die mir in meinem Leben jemals ein Ja-Nein, vielleicht bitte ankreuzen, Zettel gegeben hat, ja, die muss sich unglaublich verschreckt haben. Weil? Sie ist lesbisch. Ja, mein verschämter Kuss war vielleicht schon zu viel. Das ist mal ein Highlight hier für die Show. Das ist geil. Ja. Ich hatte so einen Zettel auch mal, einen. Auch in der Grundschule war das damals noch. Was geil war, weil meine Mutter sagte, du, ich habe da was gefunden bei dir. Mir ist da nämlich gar nicht aufgefallen und sie gab ihm mir irgendwie so 4 oder 5 Wochen später, was dumm war, weil drauf stand nicht, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, sondern möchtest du mit mir auf die, da war so ein Kerbeplatz, also wo da, ne? Eine Kirmes. Halligalli, Scheiß ins Feld, ne? Genau. Ja. Willst du da mit mir hingehen? Und ich dachte so, yeah! Und sagte, Mama, ich will da und da hin. Und sie sagte, Horst, das ist schon seit 2 Wochen rum. Und ich dachte, fuck. Ja. Ich glaube nicht, dass du das damals schon gedacht hast. Nein, ich dachte, och Menno. Ja. Ja, seitdem auch nie wieder. Tja. Ja, so. Ja. So ein Scheiß, ey. Schade. Ich glaube, ich... Ist dumm gelaufen. Ja. Och Mann. Och Menno. Ja. Ich glaube, ich gehe gleich mal zu Sieglinde und frage die, ob die mir nicht noch mal so einen Zettel schreiben möchte. Damit ich noch einen zweiten. Vielleicht mailt sie ihn dir. Ja. Ne? Das war. Zettel schreiben 2.0. Ja. Oder einfach nur. Das Ganze über Twitter. Ja, so eine. Als DM und so. so eine Poll einfach mal gemacht. Poll, ist das nicht das, wo die Mädels dran tanzen? Das ist eine Pole. Also Paul? Ich habe das falsch ausgesprochen. Ja, ja. Paul. Mir wären jetzt diese Pole Dancing Girls tatsächlich lieber. Wie kommen wir hier eigentlich von dem einen Kack zum anderen? Das liegt. Keine Ahnung. Also ich habe. Hast du Alkohol getrunken? Das war ja sowieso so geil, wie wir vorhin geredet hatten. Wann, über was reden wir, was soll ich einwerfen? Ja, das so Fragen sind ja eklatant wichtig. Ja, fand ich. Vielleicht fand so Aspirin oder Valrian? Ja, fand ich großartig. Scheiße, dass ich halt mitten im an dem Bahnhof stand und ich laut loslachte und alle mich anguckten, als wenn ich irgend so ein Aussätziger oder so. Ja, mein Gott. Ja. Du weißt doch, wie man mit Horst umgeht. Ja. Ja. Das ist, ja. Kann man das eigentlich hören, dass ich ab und zu mit der Maus klicke? Wenn ich hier zuhören würde, vielleicht. Okay. Oh, meine Sieglinde. Deine Sieglinde? Meine Sieglinde steht vor der Tür. In der Türmitte ist ein Fenster. Und da kann ich Sieglinde sehen. Das ist großartig. Das will ich. Eigentlich nicht. Außer du willst mit auf die Aufnahme. Das darfst du. Jetzt komm rein. Jetzt komm. Sieglinde, sagst du bitte dem Horst Hallo? Hallo Sieglinde. Hallo Horst. Hallo Horst. Hallo Sieglinde. Horsten. Horst? Horst kann ich hören. Ja, jetzt haben wir aber auch die feminine Beteiligung. Ja, das macht natürlich die Hörerzahlen unermesslich wertvoll, weil jetzt noch mehr kommen. Weil alle noch mehr Sieglinde hören wollen. Jeder Geek. Sieglinde, was wolltest du denn? Jeder Neue. Bei RTL war Online-Spiele-Sucht. Ja. WoW. Oh. Und da war eine Expertin und die hat dann erklärt, wie das ist, wenn man WoW spielt. Ja. Du sitzt nur vom Rechner und isst nur noch Tiefkühlessen. Okay. Und weil du halt die Zeit nicht mehr hast, aufzustehen und aufs Klo zu gehen, pinkelst du in eine Wasserflasche. Okay. Ja. Hat man das gehört? Ja, ja. Großartig hat man das gehört. Ich bin betroffen. Gut, ich spiele kein WoW, aber ich bin betroffen. Du pinkelst in Ich pinkel überall. Überall. Ich meine, betroffen im Sinne von traurig, frustriert oder du pinkelst in Wasserflaschen? Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ach nee, du spielst einfach nur und betrachtest das aus einem anderen Blick. Nein, umgekehrt. Also ich bin, ich habe keine Freunde, ich sitze den ganzen Tag vorm Computer und mache eigentlich nur Unsinn. Also ich esse auch eine Tiefkühlessen, also ich erfülle voll das Klischee, von dem Sieglinde da gerade sprach. Gut, Wasserflaschen pinkeln mache ich nicht. Ja? Du nimmst die großen Saftflaschen? Nein. Die mit der großen Öffnung? Nein. Superschluck. Nein, ich habe einen Katheter gelegt. Ja? Ah, das ist sehr fortschrittlich. Ne? Ja, ja, hey, komm, hier. Toilette 2.0. Ja, super Horst. Ja, finde ich auch. Und, aber vielen Dank für diesen Quereinsteiger-Info-Aufsatz. Ja, wenn ich neue Nachrichten habe, komme ich zurück. Das ist sehr gut, danke. Wir haben unseren eigenen Newsfeed. Oh, jeder, sehr schön. Weißt du, dass jeder Nerd sich das jetzt mal anhört, nur um die Stimme nochmal zu hören? Ist voll geil. Ja, das könntet ihr jede Woche haben. Ich hab das jeden Tag. Bis die Ohren bluten. Genau so habe ich mir das gerade gedacht. Ja, großartig. Ja, ganz großartig. Wo war eigentlich stehen geblieben vor dem WoW-Exzess? Ich habe den Faden... Gedingst. Ach so, du wurdest am Bahnhof angestarrt, da waren wir stehen geblieben. Also eigentlich war das Thema auch schon wieder abgehakt. Ja, ja. Passiert mir öfters. Ja. Aber wenn du noch mal was dazu sagen möchtest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich höre dir zu. Zum angestarrt werden? Ja. Nö. Oder zum, wie du dich dabei gefühlt hast? Ich habe mich gefühlt wie so ein Horst, den man anstarrt. Ja gut, aber sind wir das nicht gewohnt? Ja. Also ich werde immer angestarrt, wenn ich vor die Tür gehe. Echt? Ja, grundsätzlich, ich werde immer angestarrt. Okay, also so weit ist es bei mir noch nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich voll auf dem Dorf wohne und wenn ich das Haus verlasse, schlafen die entweder alle oder sind alle schon wieder im Bett. Ja. Ich schaffe es auch mal so bei Tageslicht raus. Und das ist natürlich gefährlich. Ja, gut. Da ist man als Horst natürlich auch leichte Beute. Das ist richtig. Ja, und von daher. Aber ich entwickle dagegen gerade eine Anti-Horst-Brille. Eine Anti-Horst-Brille? Ja, wodurch ich dann nicht mehr sehe, dass ich angestarrt werde. Das ist cool. Ja. Finde ich geil. Ich haben. Machst du Patent? Mach ich konkret Patent, gebe ich dir hier an Ecke, weil du kannst du. Das ist korrekt. Wie viel willst du? Brauchst du? Ja. Mach ich dir klar hier. Mach ich dir 5 oder 6. Machst du konkret. Mach ich konkret. Das ist auch schön. Ja, klar. Jetzt haben wir eigentlich fast jede Höhe und Tiefe des Niveaus schon mal durchgemacht. Ich glaube, ich brauche eine neue Wasserflasche. Hoch. Ja, das ist konzentrierte. Boah. Horstigkeit. Ja. Glaubst du, das kann man sich anhören? Ich würde mir das zweimal anhören. Nein, ich würde mir das zweimal überlegen, ob ich das einmal anhöre. Ich wollte gerade sagen. Ich, ja. Ich meine, das Schlimme ist ja, du weißt ja am Anfang nicht, welche Highlights dich am Ende vielleicht noch erwarten. Und dann weißt du auf jeden Fall, dass du enttäuscht worden bist, wie jeder Horst zu jeder Zeit immer. Weißt du, du gehst jeden Tag frohgemut aus dem Haus und machst irgendwas und erledigst irgendwas und abends kommst du nach Hause und bist immer noch kein Stück befriedigter. Und dann kommt die Glinda und dann ist auch rum. Das kommt drauf an, wessen Sekunde kommt. Es gibt ja so verschiedene Typen und Varianten von Sieglinden. Es gibt so diese ganz feinfühligen Sieglinden, die dann wissen, dass man als Horst gerade wirklich nicht mehr gut drauf ist und wirklich nur noch sein Fläschchen Bier haben will und in Ruhe gelassen werden will. Und dann gibt es ja die, die einem noch wirklich Feuer unterm Hintern machen, bis die Ohren bluten halt. Ja. Ja. Kenne ich. Das würde mich jetzt mal interessieren, welche Art von Sieglinde unsere Hörer denn so haben. Genau. Aber das werden sie uns wahrscheinlich weder in den Kommentaren noch sonst irgendwo mitteilen. Aber sie könnten es versuchen auf podhorst.de. Genau. Oder eine, ja. Oder bei Twitter. Bei Twitter, ja, haben wir. Da habe ich noch nichts, ja, Podhorst, da hab ich noch nichts, oder? Gemacht, ne? Ja, gut, wofür willst du Werbung machen? Wir haben ja noch nichts online stehen. Da hast du auch wieder recht. Wir nehmen ja gerade erst auf. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Ja, aber hallo. Hallo, aber sowas von. Oder mailen. Ja. Mailen? Mailen. An podhorst@podhorst.de? Ja. Oder an horst.at horst.de? Oder wohin denn jetzt? Sag ich was. Ich weiß noch nicht. An horst@podhorst.de. An Horste? Ja. Mach ich einfach an alle beide gleichzeitig? Ja, mach ich Weiterleitung. Okay. Ja. Okay. Ja. Ich dachte, wir hätten schon eine Weiterleitung. Ja, haben wir auch. Aber nochmal so die ultimative Weiterleitung, weißt du? Aber wie ist denn der Name? Horst und Horst 2. Ah, ja. Horst und Horst 2. Ich bin Horst 2. Du bist, nein, du bist eigentlich Horst 2.0. Ja, ja, ich bin Horst 2.0, aber du bist Horst 2. Ah ja, ich spiele hier nur die zweite Geige. Ja. Nicht Geige. Hast du gesagt, du willst 2? Ja, ja, ich bin der Sidekick. Ich bin sowas wie der Robin von Batman. Ja. Also du bist Batman. Ich bin der Batman. Ja. Ja. Darf man das sagen oder kriegt man dann auch wieder eine Abmahnung, weil man Batman gesagt hat? Das ist eigentlich mir doch egal. Genau, mahnt uns ab. Los. Ja, für was auch immer. Wir haben nichts getan. Genau. Oder? Wenn ich, ja. Aber wir werden noch was tun, wenn ihr uns nicht abmahnt. Genau. Mahnt uns ab, sonst passiert etwas und das ist ein Versprechen. Kriegen wir eine Anzeige wegen irgendwas. Oh, herrlich, ich habe hier wunderbar Viagra im Angebot. Auch schön. Ich habe gedacht, du hast ja, die Aufnahmezeit überschritten. Sowas geht? Keine Ahnung. VXPL Viagra Cialis. Way. Ja, das schicken wir doch direkt mal zurück. Auch schön, genau. Was ich auch immer grässlich finde, ist diese Analog-Spam. Oh, super geil. Undelivered Mail Return to Sender. Ja, ich habe die abgelehnt, halt als, dass hier keine Mail ist. Ja. Dass es bitte woanders hin ja. schicken soll und das kam wieder zurück. Lässt es also bouncen. Ja, ich habe es direkt nochmal weggeschickt, als abgelehnt. Also bist du so ein Spam-Versender? Wieso bin ich ein Spam-Versender? Ja, ja, ich schicke dem Spammer nur den Spam zurück eigentlich. Achso, ja. Auch schön. Ja. Ja. Ja. Da fällt mir nichts zu ein. Da fällt dir nichts zu ein? Nee. Nee, ich will jetzt auch nicht mehr. Willst du nicht mehr? Nee, ich habe keine Lust mehr. Okay. Hör mal auf. Nee, das geht mir alles hier auf den Sack. Ja. Ich will nicht mehr. Ja, ja, machen wir ja, ja, ist ja gut. Jetzt. Ja, leg sie jetzt bitte auf. Ja. Nein. Ja, mach doch. Nö. Wie, nein? Nö. Nein. Nö. Wieso denn nicht? Nein. Willst du mir jetzt hier ein Ohr abkauen? Nö. Horst, ich sag's dir. Wenn du jetzt nicht auflegst, dann leg ich auf. Nein. Wie, nein? Nein. Verdammt, meine Hand fühlt sich auch gerade so schwer an schon. Ich kann die Maus gar nicht mehr bewegen. Siehst du? Ich versuche mich gerade mit meiner Lasermaus zu blenden, aber das geht nicht. Ja, das bringt eh nichts. Wir haben eine Audio. Nee, ich versuche ja mich selbst zu blenden, dann schreie ich vielleicht vor Schmerzen oder so. Ach, du möchtest ja so. dann legst du freiwillig auf, weil du das nicht mehr anhören kannst. Nein, ich mute dich einfach. Verdammt. Ach, Menno. Aber das Leben wird nicht mehr das gleiche sein. Nach dieser Sendung definitiv nicht. Ja. Ja. Und nach der nächsten auch nicht. Dann, ja. Und nach der nächsten auch nicht. Wenn wir das überhaupt noch schaffen. Ja. Aber wir müssen uns mal über ein Konzept unterhalten. Wie ein Konzept? Ja, nicht? Ich dachte ein Konzert. Auch das. Okay. Backstreet Boys. Nee, Hinterhof gibt's nicht. Nee. Sowas machen wir nicht. Du möchtest dich nicht mit einem Hinterhof mit mir unterhalten. Nee. Dann nicht. Ich möchte, wenn dann schon, wirklich auf den Rathausplatz gehen. Auf den Rathausplatz. Ja. Mit Fahnen, Pauken und Trompeten. Aber wehenden Fahnen. Und einem Megafon. Und dann von der einen Seite zur anderen Seite sich unterhalten. Das wäre bestimmt lustig. Glaube ich auch. Wenn wir das so laut machen, dass wir in die Mitte den Zoom H4 stellen können und der das auch wunderbar aufnimmt. Genau. Hallo Horst. Hörst du mich? Nein. Ja, ist geil, oder? Ja, die Vorstellung alleine ist, ich glaube, dann werden Leute noch verwunderter gucken, als sie das am Bahnhof gemacht haben, als du in Lachen, schallendes Gelächter ausgebrochen bist. Ich glaube auch. Hast du wenigstens wie Graf Zahl gelacht? Ja, so ungefähr. Ich habe so eine asthmatische Lache. Ja, aber das macht dich auch sehr sympathisch dann. Findest du? Nein. Gut. Ja, ich höre mich an, als hätte ich eine Schwindsucht. Und keuch und fiepe da vor mich hin. Und die Leute gucken mich dann immer ganz kritisch an. Ja, mei. Haben sie Pech gehabt. So. Ja gut, ich habe auch eine furchtbare Stimme. Oh, hat man das gehört? Mein Bauch hat geknurrt. Der Kleine. Der Kleine. Ist er wieder wild. Der Süße. Nimm den Finger aus dem Bauchnabel. Nee, ich war, das erzähle ich jetzt noch. Ich war jetzt, wann war ich denn? Am Montag war ich beim Metzger. Und ich habe. Hast gesagt, so, ich hätte gerne was von der fetten Groben. Und er hat geantwortet, die hat heute Berufsschule was. Nein, die hätte ich auch nicht genommen. Was mich viel mehr irritiert hat, ist, ich hatte so ein sportlich legeres Outfit an. So mit Kapuzenpulli und, gut, ich trage eigentlich nur Kapuzenpullis, aber egal. Und eine Jogginghose dazu. Und ich habe ja so eine recht helle Stimme. Und ich hatte den Basecap verkehrt rum auf. Glockenklar. Und ich weiß nicht, für wie alt die Dame mich gehalten hat. Ich war verwundert, dass ich noch nicht so eine Mortadella-Scheibe gerollt auf die Hand gekriegt habe. Die hat mich durchweg geduzt. Und aber auch wirklich so wie, oh, der kleine Junge muss für Mami einkaufen. Ja, das mache ich aber auch immer. Ist ja auch mehr. Aber ich bin so alt. so alt. Wird keine Kuh. Nee, mit Sicherheit nicht. Weil ich sie wahrscheinlich vorher gegessen habe vorher. Ja. Ja, du, ich weiß, da hast du dich ja auch ein bisschen beschwert drüber, dass du keine Wurstscheibe bekommen hast. Das ist das Geile, wenn ich mit... Wenn schon jung, dann richtig. Ja, wenn ich mit Siglinde Junior einmal durch die Gegend ziehe, das ist geil. Und die mag keine Wurst? Doch, leider schon. Verdammt. Aber ist cool. Ich habe ja zu der einen Fleischerei-Fachverkäuferin habe ich ja mal gesagt, also sie fragt dann Siglinde Junior, magst du ein Stück Wurst haben? Siglinde Junior, Und weil sie noch nicht dran kam, habe ich die Wurst entgegengenommen, habe das ihnen gegeben, habe die Fleischwaren-Fachverkäuferin angeschaut und habe gesagt, kriegt der Papa auch eine? Ja, natürlich. Ja, ich habe sogar eine gekriegt, das war sehr geil. Sehr cool. Fand sie sehr lustig, glaube ich. Ich hab's auch so ein bisschen treulos, so horstig geguckt. Und ja, habe ich gekriegt. Fand ich geil. Ja, finde ich auch gut. Ja. Ja. Ich glaube, ich werde das nächste Mal obsessiv danach fragen. Obsessiv? Ja. Nicht exzessiv, obsessiv. Ja. Das ist jetzt wirklich mal. Du gehst also aktiv auf die Leute zu. Meistens, ja. Ja. Ja, klar. Kann man machen. So als Horst hat man ja auch keine Scheu mehr für den Menschen. Nee, brauchen wir auch nicht. Nee. Brauchen wir nicht. Da kann man aktive Wurst aktiv Wurst generieren. Ja, finde ich gut. Finde ich auch gut. Ja? Ich werde das probieren und in der nächsten Folge werde ich dann sagen, ob das geklappt hat. Ja, ich bitte darum. Ja, ich werde da ein Update geben zu meiner Wurst-Aushändigungs. Ich darf da natürlich nicht auf die Idee kommen, wieder so seriöse Klamotten zu tragen wie Jeans oder so. Ja, kannst du nicht machen. Aber du kannst auch Bilder twittern. Ich werde das versuchen. Mach mal. Ich werde auf jeden Fall heute noch bloggen. Oh, siehst du, ich habe es fast vergessen. Vergiss es. Was? Nee, warte. Du musst noch da bleiben. Ich, ja. Du bist ja noch nicht weg. Nee. Du bist noch nicht aus der Welt. Ich bin wieder hier. Wo? In meinem Revier. Ach so, da. War nie wirklich weg. Nee? Hab mich nur versteckt. So. Gestern habe ich Radio gehört. Ja? Kommt ja selten. Warum machst du sowas? Finde ich geil. Ich finde Radio finde ich manchmal toll. Es war so eine Hörer-Talk-Sendung. Ja? Die finde ich immer toll, wenn Leute anrufen können und ihre tiefsten Geheimnisse dann wildfremden Moderatoren erzählen. Was ich sehr geil fand. Dass die erste dann die zweite oder die dritte, die anrief, sagte dann irgendwann, ja, warte mal kurz. Weil der Moderator dann fragte so, sag mal, telefonierst du irgendwie so in einem Raum ohne Möbel? Ja? Und sie sagte, warte mal. Und ging weg. Du hörtest dann, wie sie dann in den Nachbarraum ging. Und der Moderator so, es ist Radio, kannst du nicht einfach weggehen? Hallo? Hallo? Und sie war einfach weg. Und irgendwie zwei Anrufe später meinte er dann so, ja, sag mal, bist du gerade in einem Treppenhaus? Ja, aber warte mal. Der war dann schneller wieder da, weil der ist dann einfach in die Wohnung reingegangen. Fand ich aber großartig. Wir haben so gestern schön, das war, ja. Ja, gibt schon Sachen, die sind herrlich. Das war, fand ich sehr lustig, sehr erheiternd, diese Uhrzeit. Ja. Nee, ich wollte nämlich heute, ich habe das in einem Blog gesehen, irgendwo, bei irgendwem. Ja. Irgendwo bei irgendwem. Irgendwo bei irgendwem. Mhm. Der hat seinen ganzen Tag bildlich festgehalten, so. Also zumindest so Hauptpunkte, ja. Ja. Und hat dann eine Bilderreihe quasi so gemacht. Von morgens bis abends. Ja. Und das hat mich animiert, das auch mal zu probieren. Hat's geklappt? Bis jetzt habe ich eigentlich, glaube ich, nichts vergessen, was ich aufnehmen wollte. Also hast du ganz drei Fotos gemacht? Nee, ich habe sogar ein paar mehr. Okay. Ich habe nur mein Frühstücksbrot habe ich vergessen. Du Lümmel. Ja, das hätte ich gerne noch aufgenommen, aber mein Gott, dafür habe ich den Espresso aufgenommen. Auch schön. Ja, oder? Und das Abendessen habe ich auch fotografiert. Oder machst du dann einen Blogpost oder machst du mehrere? Ich mache einen einzigen Blogpost, wo alle Bilder untereinander unkommentiert drunter untereinander. Einfach immer reingeschmissen. Ja. Für sowas ist Tumblr eigentlich geil, oder? Eigentlich schon, aber ich will es auf meinem Blog haben. So, da bin ich eigen. Nein, das war jetzt nur mal so eine, ich wollte mal eine Konversation anfangen, aber ist okay. Nee, ich habe dir gesagt, ich habe die Schnauze voll von dir. Ja, ist okay. Wir reden jetzt schon über eine Stunde und was kommt dabei raus? Nix und wieder nix. Ja, das ist dann, ja. Nee, also das ist nicht befriedigend. Nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche Welle, mit einer Wurst oder ohne. In diesem Sinne. Adios.